Kashmir Radio. Beezentales Radio. Radio Radio. Beezentales auf Kashmir Radio. Sendung Nummer 42. Glatte Stäbchen von Holz gleicher Länge so, dass man auf deren jedes das ganze Alphabet mit ziemlich großen Buchstaben füglich könne verzeichnen. Dann stempfe oder schreibe auf Bäder die Buchstaben des Alphabets in gleicher Weise dergestalten, dass auf Bäden Stäbchen durchaus gleiche Buchstaben akkurat zusammenpassen. Zu solchem Ende und genauerer Akkuratesse wegen schneide auf jedes Stäbchen in der Mitte eines jedwederen Buchstabens eine Kerbe, gleich wie auf einem Kerbholz, dass die Kerben genau aufeinandertreffen. Das eine dieser Stäbchen nun stelle deinem Freunde zu, das andere behalte du in Verwahrung. So du dann deinem Freunde etwas Geheimes entdecken willst, so nimm einen weißen Faden und messe damit genau von dem Anfang des Stäbchens bis zur Kerbe desjenigen Buchstabens, mit welchem dein Schreiben solle anfangen, und bezeichne daselbst den Faden mit einem Punkt von guter schwarzer Dinte. Dann lege diesen Punkt auf den Anfang des Stäbchens und messe von daselbst an bis zur Kerbe des zweiten Buchstabens deines Schreibens und bezeichne daselbst den Faden wieder mit einem Dintenpunkt. Weiter bringe diesen Punkt auf den Anfang des Stäbchens und messe von daselbst an bis zum dritten Buchstaben deines Schreibens und bezeichne bei dessen Kerbe den Faden abermalen mit einem Punkte. Und solcher Gestalten fahre immer fort, bis du dein Geheimnis völlig entdecket. Wo ein Wort zu Ende ist, kann es auf dem Faden mit einem Punkt von roter Dinte bemerkt werden, welche rote Punkte aber man bei den Messen sich nichts muss irren lassen. Nachgehends wickle den Faden auf und fange bei dessen Ende an zu wickeln, damit der Anfang desselbigen herausbekomme. Diesen Knäuel Fadens überschicke hernachher deinem Freunde, der, wann er auf seinem Stäbchen den Faden seinen schwarzen Punkten gemäß nacheinander abmisset und jeden Buchstaben auf ein Blättchen Papier schreibet, nach und nach das versteckte Geheimnis völlig entdecken wird. In the van. What a life for a military man. Rataplan, Rataplan, Rataplan. In January 1915, I trudged on command across the icy barrack square at Gera. in those days still dressed in blue and red. My collar was 5 inches too big. The seat of my pants hung to my knees. And one of my shoes was an 8 and the other was a 7. A crumpled forage cap sat on my head and we were worked over thoroughly. Our great hour was being worthily prepared. Frühere Bahnhofsbau hatten den Plan verfolgt, über dem Hallendach in einem eigens aufgezimmerten Glockenstuhl eine mächtige Glocke unterzubringen, die vom Ruß geschwärzt worden wäre. Mit ihren dunklen Schlägen sollte sie alle Geräusche überdämmern, alle Horizonte aufweichen, die Ränder einrollen, die ganze Stadt nehme sie in Beschlag. Besagte Glocke war ersten Berechnungen zufolge so schwer, dass sie nicht transportiert werden konnte und an Ort und Stelle gegossen und aufgezogen werden musste. Der Mantel wurde schwerer als berechnet, sank während des Gießens ein, riss Gleise und Teile des Weichenwerks in die Tiefe. Indem der glühenden Masse nachgegraben wurde, sank sie tiefer und tiefer. Erst im Grundwasser wurde sie gekühlt, dort liegen gelassen und vergessen. Geblieben ist die Erkenntnis, dass nur gemeinsame höhere Ziele unsere Dächer öffnen. Als die Eisenbahn elektrifiziert wurde, die Halle von Gleisen befreit werden konnte, keinen Rauch mehr schlucken musste, begann die Bauherrschaft, den leeren Glockenstuhl heimlich auszugestalten. Angeblich wird ein Instrument eingerichtet, das wir Hausorgel nennen. An Decke und Wänden können verschiedene Klappen geöffnet werden, durch die Töne und Geräusche kommen, aus den Mündern der Puppen, aus den Rachen der Löwen. Die Hausorgel vermag tiefe Töne zu erzeugen, die das Ohr nicht mehr hören kann. Wind und Donner, Wetter und Wasser ahmt sie nach, Wörter und Wellen, das Rauschen der Ozeane. Die schwarze Glocke aber wurde wiederentdeckt, als man die unterirdischen Flüsse tiefer legte. Längst war sie hell gespült worden, konnte also unter Tag fertiggestellt, poliert und großzügig eingehalten werden. Sie ist, glaubt man, zentrale Taktspenderin. Die erste Sekunde eines neuen Jahres wird mit einem Glockenschlag gefeiert. Der Schall wellt durch den ganzen Bau. Der Bordun, so nennen wir die dickste Pfeife, erzeugt den Grundton. Einst tönte der Bordun schnarrend, da die Decke zu niedrig war, die Wellen zurückgeworfen wurden und vor allem die Quinte sang, der Grundton aber unterdrückt blieb, kaum in Schwang kommen konnte. Alsbald wurde ein Kamin durch die Decke getrieben und der einzige Ausgang aus dem Bahnhof, wird berichtet, führe durch diese Öffnung. So muss der Kamin laufend gereinigt werden, da Flüchtende vom Bordun eingeholt werden, in die Pfeife zurückfallen, dort jämmerlich verenden. Niemand möchte sich vorstellen, was ein Mensch durchmacht, der vom Schall geknetet und gewalkt wird. Täglich wird der Pfeifenboden durchsucht. Zur Reinigung steigen zwei Personen an Seilen in den Pfeifenbauch, nehmen Schlafsäcke und Proviant mit. Denn immer wieder haben sich Suchtruppen in der Orgel verirrt, sind an den Wänden abgerutscht, haben sich über die scharfen Zungen gequält, sind in die kleineren Pfeifen gekrochen, um den dunklen Bordun-Tonschlingen zu entgehen. Vor jedem Spiel ruft deshalb der Organist, wer wohnt im Bordun, um sicherzugehen, dass sich niemand in der Pfeife oder im Kamin befindet. Der Bordun ist die Verbindung zwischen dem Hof und den Gleisen, wollen wir uns vorstellen. Er bringt die Gleise zum Singen, setzt die Züge in Bewegung. Aus allen Ländern reisen Organisten an, um auf unserem Bordun zu reiten. Und die Musik, die für dieses Instrument geschrieben worden ist, hat vieles von dem vorweggenommen, was Passagiere und Piloten in den Hochgeschwindigkeitszügen erleben. Saunende Engel, die Segel fliegender Schiffe blähend. Die Hausorgel füllt mit ihren Schnitzereien die ganze Breite aus, bleibt an den Rändern aber geheimnisvoll düster. Wenn nicht geübt oder gespielt wird, hört man die Schabenden und Schmirgelnden am ganzen Prospekt, überall wird gearbeitet. Um die Orgel ominös zu halten, wird die Luft vor jedem Spiel gesüßt. Die süßfeuchten Düfte setzen die Pfeifenkörper allerdings innern Wettern aus, patinieren sie Türkis. Das Gebläse transportiert Staub und Rauch in entlegenste Orgelwinkel, in die kleinsten Triller. Den feuchten Winden überlässt man deshalb einige Pfeifen zum Fraß, vergleichbar den Rostecken bei einigen Meeresschiffen. Auf jedem Schiff erfahren wir, lässt man dem Rost seine Ecke, wo er wüten darf, während der Rest des Schiffes laufend geschliffen und neu gestrichen werden muss. Der Organist bewohnt die Orgel, den verbliebenen Glockenstuhl, die zugehörigen Dachstöcke wie sein eigenes Dorf. In den Pausen führt er das Publikum durchs Instrument. Pfeifen sind nach Größe und Lautstärke gereiht, manchmal die dicksten in der Mitte, dann wieder die dicksten an den Rändern. Er zeigt das singende Geschirr, die Orgel greift auch in die Küchen, per Pedal werden Flaschenhälse, Kelche und Töpfe, Tassen, Tonvasen vom Küchenpersonal zum Klingen gebracht. Sie befeuchten und streicheln das Glas. zu Töpfen und Gewölben formen ließ. Mein Klavier stach Torf immer selten Nocken. Als Carsten und ich in Zürich Erdkunde studierten, stellten wir seinen Steinweg und meine japanische Imitation ins selbe Zimmer Rücken an Rücken und vertrieben uns vierhändig die Zeit. Der Steinweg warf massive auf, in die hinein sich Carsten vertiefte. Meine japanische Imitation hatte eine verbesserte Mechanik, die ein leichtfertiges Spiel ermöglichte, das ausschweifen ließ, bis man erkannte, dass man nur im Halbtrocknen dümpelte. Die Töne meiner japanischen Imitation waren Ballone, die ich straußweise entließ. Carsten Steinweg baute den wuchtigeren Klangkörper, in dem jeder Ton, und war er noch so fein gesetzt, zu einem Tropfen wurde, einen Tonbauch und einen spitz zulaufenden Hals erhielt. In den Bässen war Lehm, der sie mit den Fingern zu Töpfen und Gewölben formen ließ. Mein Klavier stach Torfen immer selten Mocken. Steinweg barg Wein in Eichenfässern, dickblütiger Burgunder lagerte neben Bordeaux, bevor in den Mittellagen Erze auftauchten, die verhüttet, umgegossen, zu Glück geschmiedet werden konnten, wenn man herzstark spielte, zu Kerkern wurden, ins Unglück hinabzogen, wenn man nachlässig wurde. Mein Klavier malte Signalrot, beschlug Aluminium und andere vorgefertigte Leichtmetalle, hat in den hohen Lagen billiges Glas, Murmeln oder Scheiben, die man verscherbeln und zerkichern konnte, ohne Schaden anzurichten. Während Carsten Steinweg Platin, echte Perlen und in der Höhe winzige Kristalle zeigte, die mit äußerster Sorgfalt zu betasten waren. Wenn er das Pedal drückte, fauchten seine Saiten auf. Sie wollten verschmeichelt werden, schmiegten sich dem Spielenden an, atmeten mit. Carsten gab Unsummen aus, um seinen Steinweg gestimmt zu halten. Er kaufte Lufttrocknungsanlagen und Luftbefeuchtungsanlagen, Temperaturmessgeräte, ließ stimmen und nachstimmen, temperieren, schob sein Instrument in andere Positionen, neue Gleichgewichte. Der Steinweg war molllastig. Die Saiten schienen immer wieder zu verkleben, bildeten Gesellschaften und ein Sirren, das Kopfweh verursachte, höckte sich auf jeden Ton. Mein Klavier brauchte nie gestimmt zu werden, reagierte auf Temperaturunterschiede wenig, blieb beständig, glitt eher ins Durhafte hinüber, wurde zuckriger, härter, während seine sich aufweichte, absenkte, geräumiger wurde, Nachhall erhielt. Carsten Steinweg war tückischer als meine japanische Imitation. Er hatte ihn von seinem Großvater geerbt, der ein berühmter Erdkundler gewesen war, am Ende eines vielgestaltigen Lebens von sich behaupten konnte, jedes Gestein dieser Erde berührt, beschrieben oder bestiegen zu haben. Von ihm stammt die Lehre von den Klängen in den Gesteinen, jeden Einzelstein als Ton- oder Klangereignis behandelt und zur verbreiteten Lehrmeinung geworden ist. Manche seiner Sätze, an denen wir Studenten zu kauen hatten, sind körnig geblieben, andere stehen wie gemeißelt. Nichts bildet unser Bewusstsein gestaltähnlicher ab als die Schweizer Molasse. Nicht der zerklüftete Kalk mit seinen unermesslichen Höhlensystemen und nicht das kristalline Urgebirge, das ins Erdinnere hinabreicht. Wegweisend war eine Schrift aus den 30er Jahren, die einfach Dur und Moll heißt, in der er als erster die beiden Tongeschlechter mit Gestein vermählt und das härtere Geschlecht im hellschimmernden Kalk massiv zuordnet. Schlägen zu mächtigen Tempeln ausgeschliffen wurden, die Wasser innerlich abführen. Ich habe hier Ausweisung. Sie müssen ja schicken, dass hier geboten werden, wie sie hier sind. Ja, Lord. Komm, ja, ich mache hier bis zum 28. Ich bin auf sie abgeben. Thank you. Manchmal führen andere rücksichtslosere Formen zum Ziel, etwa dadurch, dass man schrittweise Wörter des Textes herauslöst. Das kann freilich in die Irre führen. Dies ist der Film, den mein Auge sah, und ich erschrak. Dies ist der Film, den mein Auge sah, mich selbst, und ich erschrak. Dies ist der Film, den im Traum mein Auge sah, mich selbst, und ich erschrak. Wir fahren jetzt los. Wir halten nicht mehr an. Wir sind uns einig. Wir übertreiben es mit der Geschwindigkeit. Wir sind ausgeschlafen. Wir sind nicht ganz bei Trost. Wir haben unser Hab und Gut im Kofferraum. Wir kriegen Probleme vom Sitzen. Wir haben Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Wir tragen Kabelbinder bei uns. Wir haben Angst vor wilden, unheilbaren Tieren im Wald. Wir halten unsere Bewegungsprofile für unvorhersehbar. Wir wollen keine Gewebeprobe. Wir sind zu alt für diesen Scheiß. Wir stürzen Industrie, Politikapparat und sämtliche Verwaltungsorgane mit einer flächendeckenden, überdimensionalen Krankschreibung. Wir fahren jetzt los. Wir halten nicht mehr an. Wir sind uns einig. Wir kommen unter Schmerzen wieder zu Kräften. Wir simulieren nicht. Wir heben unser Leben nicht für später auf. Wir sagen dem täglichen Kosmos adieu. Wir verbrennen Schichtbusse und Stechuhren. Wir haben ein Anrecht auf Schnaps und Schmerzmittel, wenn es soweit ist. Wir sind nicht dazu auserwählt, uns aufhalten zu lassen. Wir benötigen keine Monitore für unsere Auferstehung. Wir kommen mit einer Grundsicherung aus. Wir erziehen die Mächtigen und entziehen uns ihnen mit der geringsten Lebensfreude. Wir erfinden eine Dynastie der Fehlbarkeit. Wir lassen mit einem einzigen Gedicht die Mittagspause der Regierung ausfallen. Wir sind noch nicht so weit. Wir lieben Rachefilme auf dem Lande. Wir verachten Liebesfilme in den Städten. Wir haben Grund zu der Annahme, dass unser Dasein nicht ernst genommen wird. Wir stehen ausschließlich in Kontakt mit denen, die uns nicht mehr nützlich sind. Wir haben die Liebe unserer Mütter als allumfassendes Bildungssignal verstanden. Wir halten den Blutdruck für eine gesellschaftliche Nebensächlichkeit. Wir fassen eine individuelle Einschränkung zusammen. Wir fahren jetzt los. Wir halten nicht mehr an. Wir sind uns einig. Wir bevorzugen unvernünftige Ärzte in den Endbaracken. Wir geben Rassismus gegen Nationalisten zu. Wir fotografieren Übertretungsverbote in Bushaltestellen. Wir gehen zu selten in Dorfkneipen. Wir haben keine Ahnung von deliktunfähigen Minderheiten. Wir gehen nie nach Afrika. Wir blenden Syrien aus. Wir sind schlechte Schwimmer. Wir haben keinen Bootsführerschein. Wir freuen uns immer auf den Urlaub an der Küste. Wir sind zu alt für diesen Scheiß. Wir lesen Okopenko. Wir drehen durch beim Anblick eines unterforderten Heißluftballons. Wir zählen die Mitfreude zu den ernsteren Krankheiten. Wir benennen die Apotheken in der näheren Umgebung nach Schiffsuntergängen. Wir bewachen das Zentralarchiv unseres Hoftores. Wir fahren jetzt los. Wir halten nicht mehr an. Wir sind uns einig. Wir sind zufrieden mit unserer eifersüchtigen Hässlichkeit. Wir beneiden uns selbst um die Gabe, Schönheit bei anderen nicht nur als Makel abzutun. Wir sind als Paar minder bemittelt. Wir sind Befürworter der deutschen Jogginghose. Wir wiederholen uns ständig. Wir sind nicht begabt genug, die neuen politischen Verhältnisse wiederherzustellen. Wir sind zu alt für diesen Scheiß. Wir kriegen auf diese Art kaum ein Leben voll. Wir erwarten heute Mittag eine Sendung mit einem Abtastsystem. Wir überprüfen die Salonfähigkeit der Klingelanlage. Wir kümmern uns um die Sicherheitsabstände im Berufsverkehr. Wir verbrennen die Sicherheitsabstände im Berufsverkehr. Wir fahren jetzt los. Wir verbrennen Schichtbusse und LKWs. Wir verbrennen die Sicherheitsabstände selbst. Wir sind noch im Probejahr. Wir können nicht mehr darauf hoffen, dass die faschistischen Horden im Winter noch auf Fahrrädern unterwegs sein werden. Wir haben Angst vor wilden Tieren im Wald. Wir haben Kabelbinder bei uns. Wir haben noch nicht gefrühstückt bei diesem Wetter. Wir nehmen den Feierabendverkehr als ein Zeichen der Friedlosigkeit. Wir denken an die erste Zeit ohne Stützräder zurück. Wir verbrennen Stützräder und Stechuhren. Wir benehmen uns wie Indianer beim Einlassen des Badewassers. Wir telefonieren nicht mehr mit Toten. Wir finden in einer aufgebogenen Münze Platz. Wir fahren jetzt los. Moldau-Pletsch, plötzlich verflieh, nana tutortu, kokons, blutende aus- oder unaustauschbare Feier-Reier-Leier-Abend. Oh, dieses alles in allem irreparabel aufmalmal abjauchzende Schleiergeier im von der Puffzeit-Zeichenblatt-Klatsche plattgeklatschten Love-Song-Sperrbezirk-Center sich allzeit ach, nämlich das Jugendklingende Verderben. Rälands Ruhl. Wenig ist bekannt über Räland, noch weniger über seine traditionelle Musik. Wenn nicht alle Indizien trügen, war der Rälandmensch ein Nachkomme der gefürchteten Humuskocher. Er verfügte über einen äußerst resonanzfähigen Kieferapparat. Dies muss ihn zu einem begnadeten Sänger gemacht haben, besonders was die Reichweite seiner rituellen Rufe betrifft. Wir wissen, dass der Rälandmensch seine Stimmkraft mit vielfältigen Instrumenten ergänzt hat. Die Funde zeugen von erstaunlich raffinierten Techniken der Schallverstärkung. Lautstärke gleich Macht, über die zentrale Rolle dieser Formel besteht heute nicht mehr der geringste Zweifel. Sie ist als das Gesetz Rälands, als Raelands Rule in den Kanon eingegangen. Auf ihr beruhen die Hauptlinien des rituellen Lebens der sogenannten Herdkultur. Jegliche geistige Bewegung steht im Dienste eines Wettstreits des Lärms. Über die magischen Praktiken berichtet der Linguist Arne Jensen. Die Resonanzkörper nicht regelmäßig bespielter Instrumente wurden mit geweihtem Knoblauch gefüllt. Damit sollte verhindert werden, dass verirrte Stimmen sich des heiligen Schwingungsraumes bemächtigten, um darin eine negative Störungsquelle aufzubauen. Entweihte Instrumente wurden mit Weißdornpfählen durchbohrt und verbrannt, ihre Asche ins Essen gestreut. Die Trauzimbel. Der Nachwuchs des Dorfes folgt in seiner Entwicklung streng vorgezeichneten Linien. Das Neugeborene wird von Klang zu Klang gebettet, das Kleinkind in aufsteigender Linie mit möglichst bunten Schellen unterhalten, bis es selbst ein erstes, ursprüngliches Musizieren an den Tag legt. Im besten Fall wird es gar als Spangenkind erkannt, früh vom dörflichen Treiben abgesondert und den Schellen zugesellt. Die Heranwachsenden werden in Klanggruppen getrennt und übend gehalten. Mit dem Eintritt in den Schalldienst gelten die Knaben als Anwärter, die Mädchen als Stimmerinnen. Erst eine Heirat beendet diese Zeit des Übergangs. Wer nicht den Lebensbund mit den Schellen schließen will, wird einem geeigneten Partner zugeführt. Das Stiften günstiger Paarungen unter der heiratsfähigen Jugend zählt zu den höchsten Aufgaben. Der Traumeister muss über sicheres Gehör und beste Verbindung zu den Schellen verfügen. Sein Hörvermögen reicht bis in den seelischen Bereich. Er hört Krankheiten, Wünsche, Veranlagungen. Er weiß die Tonart des Charakters zu ermitteln, die Stimmlage der Herkunft, die Harmonien des Stoffwechsels. Hieraus vermag er die fruchtbarsten, schalldienlichsten Akkorde zu formen. Wachan auf, gefangen.

redet Sie Moos und Stein. Aber ich kann doch nicht euch ein Pflaster. Das ist Natur, wenn ach Buchstabenbäche keuch, Holzbuchstabenbäche den Spielzeugberg runter in die verwachsenen Ebenen, wo weit hinten fernröhricht Textkippe, Kadaverkuhle, the one and only, das Endloch, das O-O immer mehr blutet, nämlich die Hand, die das kellerkalte, scharfgoldene Sonnenscheibchen aus dem Himmelsregal, und war das ein Wurf, oh du mein Mooskälbchen, Steinwälbchen kaputt koloriert, wo Hund geträumt, als mich die Worthachatz euch zuschrei, rot den Wald, weil wir eine Wolke sind, in der wir und das unzeugbare Zeug, mit dem ihr uns vollgepumpt habt, nebeneinander liegen, auf dem Bodenhimmel, wo bitte diesen tausend Abendschein hingeblättert hat, friedlich, na schweig, auf die urkrumme Tour.